Weißt du, wir merken gerade im Gespräch, dass dir, glaube ich, keiner einen Ratschlag geben kann, richtig? Was ist es? Objektiv, habe ich dir gesagt, gehört er angezeigt, gar keine Frage. Der gehört bestraft für das, was er getan hat, und das hat er sich selbst eingetrichtert. Ja, es muss auch eigentlich klar gesagt werden für andere auch, ne? Absolut, absolut. Ja, okay. Absolut. Ich weiß Bescheid. Alles Gute. Ivanka, alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute, dass hier nicht sowas wieder passiert. Danke. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder mit einer freien Themennacht da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und übermorgen heißt unser Thema "So ging es weiter". Möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal hier in der Sendung waren. Und ja, wie es so weitergegangen ist, was sich alles so entwickelt hat bei euch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.